und ob wir ihn im Auge behielten. Der alte Jäger berief sich bei Ojokolza darauf, ihm das Leben gerettet und seinen Sohn geschont zu haben. Der Häuptling lehnte zwar eine sofortige Übergabe von Gibson und Olat ab, aber trotzdem kam Old Death freudestrahlend zurück. Nach Anbruch der Morgenröte dürfen wir Hand an Gibson legen. Und dann könnt ihr ihn kochen oder braten, mit oder ohne Gabel verzehren, ganz wie es euch beliebt. Aber wieder kam es anders. In dieser Nacht rächten sich nämlich die Apachen für den Überfall der Comanchen auf eins ihrer friedlichen Dörfer und den bösen Vorfall in Fort Inch. Und in dem Durcheinander des Kampfes gelang es dem Verbrecher Gibson, mit dem willenlosen Ola zu entkommen. Es zeigte sich, dass die Comanchen ihr Lager an einer für sie sehr ungünstigen Stelle aufgeschlagen hatten, die von einer Übermacht Apachenkrieger umzingelt worden war und aus der es kein Entrinnen zu geben schien. Wir befanden uns in der Klemme. Einerseits galt unsere ganze Zuneigung den Apachen. Andererseits hatten wir mit den Comanchen keinen Krieg, sondern Old Death hatte für uns alle die Friedenspfeife mit dem Häuptling Ojokolza geraucht. Wir durften also auch an ihnen nicht zum Verräter werden. Da löste sich alles wie von selbst. Bei dem nächtlichen Kampf war Ojokolza getötet worden und an seine Stelle war der Häuptling Springender Hirsch getreten. Der kam langsamen Schrittes auf uns zu. Die Bleichgesichter sitzen ruhig auf der Erde, während die Comanchen dieses Tal verlassen wollen? Es wird euch nicht gelingen, hinauszukommen. Und das ist wie eine Krähe, deren Stimme Unheil verkündet. Wir werden alles niederreiten, was sich uns in den Weg stellt. Ihr werdet nichts und niemand niederreiten als nur euch selbst. Wir aber bleiben hier. Wenn die Weißen nicht mit uns gehen, müssen wir sie als unsere Feinde betrachten. Wir werden ihnen ihre Pferde nicht geben. Auch nicht nötig. Wir haben sie uns schon selber geholt. Da drüben stehen sie. Das muss der Springende Hirsch als Zeichen des Misstrauens und der Feindschaft verstehen. Er wird sofort seinen Medizinbeutel als Pfand übergeben, dass von seiner Seite nichts gegen uns geschieht. Uff! Mein Messer wird dir... Zieh diese Waffe. Nur die kleinste Bewegung, so schieße ich dich nieder. Deine Gedanken sind die eines alten Weibes. Du bist von so vielen Apachen eingeschlossen, dass jeder Widerstand sinnlos ist. Und doch schaffst du dir in uns weitere Feinde, die euch ebenso gefährlich werden können wie die Apachen. Wir Weiße wünschen nicht, in die Kämpfe der roten Männer verwickelt zu werden. Verstehst du? Macht ihr, was ihr wollt. Wir aber machen, was wir wollen. Ihr habt uns nichts zu befehlen. Was? Der Häuptling der Comanchen ist dem listigen Kushapewe in eine Falle gegangen. Was verlangt also der Weiße? Ich habe es dir ja schon gesagt, deinen Medizinbeutel und dein Kalumet außerdem noch. Uff! Unmöglich. Nicht für immer. Wenn wir uns friedlich trennen, erhältst du beides wieder. Solange aber bin ich vor deinen Feindseligkeiten sicher. Kushapewe soll haben, was er verlangt. Halt! Runter mit den Händen, sonst schieße ich! Mein Gefährte wird dir die beiden Gegenstände vom Hals nehmen und sie mir umhängen. Ja. So. So. Jetzt mag der springende Hirsch tun, was ihm beliebt. Wir werden hier zurückbleiben und abwarten, wie der Kampf ausgeht. Es wird Todfeindschaft sein zwischen uns, wenn der springende Hirsch wieder im Besitz seiner Medizin und seiner Friedenspfeife ist. Einverstanden, jetzt sind wir fertig miteinander. Du kannst gehen. Zähneknirschend entfernte sich der Häuptling. In diesem Tone war wohl noch nie zu ihm gesprochen worden. Wir zogen uns mit unseren Pferden noch weiter von den Comanchen zurück. Es blieb uns zunächst nichts anderes übrig, als die Entwicklung der Dinge abzuwarten. Ich war ziemlich sicher, dass sich Winnetou ganz in unserer Nähe befand. Es würde sich schon eine Gelegenheit ergeben, mit seiner Unterstützung dieses Tal zu verlassen.